Für immer Punk von den Goldenen Zitronen. Ja, nachdem wir nun mehr oder weniger frei assoziierte Stellungnahmen zu der uns alle berauschenden WM gehört haben, die auf der Straße aufgezeichnet wurden, haben sich aus unserer Redaktion, aus unserer Gruppe auch mehrere Leute Gedanken dazu gemacht. Unter anderem auch die Linda. Und die liest jetzt mal ihren Kommentar vor. Alle Jahre wieder. Es ist heiß, die Restaurants und Bars laden wieder zum Public Viewing ein und ich sehe wieder schwarz-rot-gelbe Armbänder, T-Shirts, Fahnen und an Autos, Hüten, Fahrrädern aus Fenstern hängend. Dazu passende Musik, dieses Jahr brasilianische Musik mit WM-Beats vertont. Und spätestens, wenn die Bild, wohlgemerkt die natürlich vertrauenswürdigste, meistverkaufteste Tageszeitung Deutschland, wieder titelt, wir sind Deutschland, unsere Mannschaft, wir müssen gewinnen. Und Astrologin blickt für Yogi in die Sterne. Und wie viel WM-Star-11 steckt in Yogis Daten-App? Wenn es also laut Bild einmal wieder an der Zeit ist, zusammenzuhalten und gemeinsam den Sieg zu erringen, dann wissen wir, es ist Fußball-Weltmeisterschaft. Ist das nun die Zeit, in der wir wieder etwas sind, weil wir Deutsche sind? Ist das nun die Zeit, in der wir wieder zusammenhalten müssen? Ist das nun die Zeit, in der wir wieder wir sind, weil Mensch einen deutschen Pass besitzt? Ist das nun die Zeit, in der Mensch einen abschätzigen Blick kassiert? Ist es nicht schwarz-rot-rot-gold beschmückt oder bemalt? Ist das nun die Zeit, in der ein Ich einfach nicht mehr Ich sein darf, sondern bis zum 13. Juli mein Individuum in einer Masse Wir versinkt? Ist das nun die Zeit, in der man darf ja wohl ein bisschen stolz darauf sein? Ist das nun die Zeit, in der man einmal endlich sagen darf, was man denkt? Ist das nun also auch die Zeit, in der so ein bisschen Nationalismus, so ein bisschen Patriotismus und womöglich auch ein Hauch Fremdenfeindlichkeit nicht so schlimm sind, weil es ist doch WM und das ist nun Ausnahmezeit? Die Frage, die ich mir dabei allerdings stelle, ist, welche Substanz dieser allgegenwärtige Party-Patriotismus hat und welche Folgen sich für Menschen ergeben, die als abweichend oder nicht zugehörig gesehen werden. Hatte die Fußball-WM Einfluss auf die nationalistischen und patriotischen Einstellungen? Laut einer Studie zu Nationalismus und Patriotismus als Ursache zur Fremdenfeindlichkeit aus dem WM-Jahr 2004 allerdings stiegen die Nationalismuswerte leicht für die Zeit der WM. Interessanterweise sanken aber im Zuge dessen die Patriotismuswerte. So kann es also nicht wissenschaftlich belegt werden, dass ich mich zur Zeit der WM ein wenig fremder in Marburg fühle. Gut, wir machen weiter mit einem Musikwunsch, der mich gerade per SMS erreicht hat vom lieben Marius, dessen Kommentar folgt. Und zwar mit den Toten Hosen, 1000 gute Gründe. So, noch eine kleine, aber sehr entscheidende Korrektur. Die Studie, von dem ich das Ergebnis eben vorgelesen habe, ist von 2007 und das war natürlich die WM von 2006. Bitte entschuldigt. Und zwar geht es um eine Studie zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, die von unter anderem dem Bielefelder Soziologen Wilhelm Heidmeier geleitet wurde. Ja. Wer da googelt, findet es bestimmt. Und es gibt dieses Semester noch ein Seminar zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, immer Mittwoch morgens von 10 bis 12 bei Herrn Dr. Haider in Raum 03, B06, soweit ich weiß. Also wer noch Lust hat, da ist ganz interessant. Es werden Studien vorgestellt zu verschiedensten gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeiten. Gut, wir machen weiter mit unserer ja schon mittlerweile eingestammten Kolumne vom lieben Marius, der mittlerweile zwar nicht mehr in Marburg wohnt, aber uns regelmäßig mit seinen Kolumnen begeistert. Und hier ist die nächste. Leistung und Leidenschaft. Es ist wieder mal soweit. Die Weltmeisterschaft im Balltreten der Männer hat begonnen. Das Volk entdeckt unvermittelt seine ihm verordnete Leidenschaft für das Spiel und ganz nebenher auch die für deutsche Fahnen. Am liebsten an des deutschen liebsten Besitz, dem Auto. All das sei kein Zeichen von Nationalismus, sagen die Partypatrioten. Fußball doch nur ein Spiel und die Politik solle außen vor bleiben. Dass das Spiel mit der Nationalhymne eingeleitet wird, lassen wir hier einmal außen vor. Stattdessen soll es hier darum gehen, die Konstruktion von Gemeinschaft und Kapitalismus am Beispiel des Fußballs nachzuvollziehen. Sichtbar wird dabei, dass noch im ganz konkreten, deshalb vollkommen abstrakten, reinen Spiel eine Mannigfaltigkeit von Phänomenen erscheint, die Fußball zum Paradigma der kapitalistischen Vergesellschaftung werden lässt. Mit wem identifiziert sich der Fan, wenn er nicht schon so sehr mit einer Mannschaft identifiziert ist, dass er sie gar nicht mehr weiß, warum? Wahrscheinlich mit der besseren Mannschaft. Mit der Mannschaft, die mehr leistet. In der jede und jeder bereit ist, alles zu geben. Die leidenschaftlich dafür kämpft, den Gegner niederzuringen. Die leicht in Fanatismus sich überschlagende Leidenschaft des Fans entzündet sich an der Leistung. Oder doch zumindest der Leistungsbereitschaft. Ob das Team gewinnt oder nicht, ist in gewisser Hinsicht zweitrangig. Entscheidend ist, alles gegeben zu haben und sich darin miteinander gemein zu machen. Für Mannschaften, die lustlos gewinnen oder noch schlimmer, lustlos verlieren, bleibt nur Häme. Nachdem die spanische Mannschaft jetzt rausgeflogen ist, lautet die rhetorische Frage, waren die Spanier zu satt? Süddeutsche Zeitung. Auch die FAZ kommentiert, die Chilenen sind ein unangenehmer Gegner, hart im Nehmen, gut aufgestellt, extrem kompetitiv. Der krasse Gegensatz zu den matten und satten Spaniern. Bei wem die Sympathien zu liegen haben, wird in der Analyse unterschwellig klargemacht. Die unangenehmen, harten und extrem kompetitiven sind die Gewinnertypen. Die Matten und Satten müssen sich einen neuen Job suchen. Was das für die bedeutet, die keinen Job haben, liegt auf der Hand. Heute kündigte der britische Oppositionsführer und Labour-Party-Chef Ed Miliband an, dass allen Menschen zwischen 18 und 21 mit niedrigen Bildungsabschlüssen, die keine Fortbildungsmaßnahmen absolvieren, die Arbeitslosenunterstützung zu streichen. Als Begründung zieht er dazu eine Umfrage heran, die zu dem Ergebnis kommt, dass 78% glauben, dass der Sozialstaat dabei scheitern würde, diejenigen zu belohnen, die gearbeitet und etwas geleistet hätten. Die logische Konsequenz ist natürlich, die zu bestrafen, die nichts leisten. Denn die zu belohnen, die etwas geleistet haben, würde etwas kosten, was nach der gängigen Erzählung die bestrafen würde, die etwas leisten. Ein System, das auf dem Prinzip des Äquivalententauschs basiert, hat nichts zu verschenken, auch nicht zur Belohnung, die ja nicht zufällig nach Entlohnung klingt. Also muss es, anstatt jemanden zu belohnen, die anderen bestrafen. Bei uns heißt das fördern und fordern. Wer nicht bereit ist, alles zu geben, wird vom Platz gestellt und mit Liebesentzug bestraft, beziehungsweise muss verhungern. Aus Offenbach wurde neulich ein Fall publik, in dem 300% der ALG-2-Leistungen gekürzt wurden, weil Termine versäumt wurden. Die Galle, die sich über die vermeintlich faule und satte spanische Fußballmannschaft ergießt, ist dieselbe, die morgen die vermeintlich faulen Hartz-IVler treffen wird und letzte Woche über die sogenannten Pleitegriechen gegossen wurde, die angeblich den ganzen Tag in der Sonne rumliegen würden. Der Wille, etwas zu leisten, verbindet sich mit dem leidenschaftlichen Hass auf alle, die nicht bereit sind, sich zum Wohle der Gemeinschaft ein Bein auszureißen. Doch selbst, die sich nicht ein Bein ausreißen, sind nicht sicher. Ein Lied davon singen können, nicht zuletzt die Millionen Menschen, die Lohn arbeiten und dennoch zum Amt gehen müssen, um überleben zu können. Am schlimmsten ist jedoch die Situation derer, die in einen Verein aufgenommen werden wollen, vielleicht weil ihrer im Bürgerkrieg untergeht. Ohne Leistungsbescheinigung geht da erstmal gar nichts. Das ist kein Problem für Fußballer, die schon einen Stammplatz im Leistungskader sicher haben, aber für alle anderen echt doof. Selbst wenn man es geschafft hat, an den gewünschten Ort zu kommen, fliegt man schnell wieder raus. Ohne Arbeitsplatz läuft die Aufenthaltsgenehmigung aus und entweder man geht selbst oder wird rausgeschmissen. Da es jedoch nicht genug Plätze für alle gibt, müssen auch fast alle über kurz oder lang wieder gehen. So ist auch das K.O.-System der WM ein Sinnbild für unsere Gesellschaft. Es ist ja nicht so, dass die spanische Mannschaft jetzt noch 4 Wochen in Brasilien bleibt, vielleicht ein paar Freundschaftsspiele mit anderen Rausgeflogenen macht oder einfach am Pool rumhängt. Der Flieger ist sicher schon gebucht. Zu Hause werden sie dann ausgeschimpft werden, weil alle ihre Hoffnungen in sie gesetzt haben. Darin sind Nein, Entschuldigung, darin liegt eine Ähnlichkeit mit denjenigen Flüchtlingen, die die ganzen Ersparnissen ihrer Angehörigen, alle Hoffnung und Leidenschaft erhalten haben, um einen besseren Ort gehen zu können und die dann abgeschoben werden, sich deshalb aber in ihrer alten Heimat kaum mehr blicken lassen können. So streiten auf dem Platz die Nationen darum, wer sich am härtesten schindet, wer am Weltmarkt der Nationen um die Exportweltmeisterschaft konkurrieren und die Individuen am Arbeitsmarkt um das Privileg ausgebeutet zu werden. Das der Gesellschaft unterworfene Subjekt meint sich wiederzuerkennen in seinem Team, in seiner Nation, die so hart schuften muss wie er oder sie und übersieht dabei doch das Entscheidende, nämlich dass wir alle gar nicht so hart schuften müssten. Es wäre gar nicht nötig, die vermeintlich faulen Südländer zu denunzieren oder mit Sozialmissbrauch gegen Minderprivilegierte zu hetzen, wenn es nicht darum ginge, Herrschaftsverhältnisse aufrechtzuerhalten, die Welt in gut und schlecht, würdig und unwürdig aufzuteilen. Niemand müsste von hinten dem Gegner die Beine wegkrätschen, wenn es darum gehen würde, gemeinsam ein gutes Spiel zu haben. Niemand braucht Grenzen an den Millionensterben und Hymnen, die die eigene Überlegenheit besingen, außer denen, die von Tod und Leid anderer profitieren und mit ihrer gesellschaftlich produzierten Wert und Sinnlosigkeit nicht klarkommen. Und so wäre auch zum Spiel noch viel mehr zu sagen. Zum Beispiel, dass nach dem Ende von Spielen der männlichen Fußballnationalmannschaft immer für einen Abend die häusliche Gewalt zunimmt. Übrigens egal, wie das Spiel ausging. Oder wie die Werbung vor, während und nach dem Spiel nicht nur nervt, sondern ekelhafte Stereotype produziert und reproduziert. Ob und wie die scheinbare Befriedigung des Bedürfnisses nach Brot und Spielen subversiv durch die Einforderung tatsächlicher Befriedigung in eine subversive und emanzipatorische Taktik gewendet werden könnte und wie dabei die essentialistische Voraussetzung ontologischer Bedürfnisse einerseits gemieden werden müsste und andererseits von all dem postmodernen Gelaber tatsächlich vorhandene Tatsachen geleugnet und verdeckt werden. Zu fragen wäre, wer gemeint ist, wenn der Moderator wieder einmal davon spricht, dass wir ein Tor geschossen haben. Ebenso wie die Antwort auf die Frage aussieht, wie Kritik über das bloße Abreißen von Fähnchen zu tatsächlichem Problembewusstsein führen kann. Nicht zuletzt wäre noch zu fragen, warum mit Sport Geld verdient werden muss und wie sich dies aufheben ließe. All das soll hier doch nicht ebenfalls in epischer Länge ausgebreitet werden, sondern zusammengefasst werden mit den Worten, leistet leidenschaftlichen Widerstand gegen den Leistungsterror und jegliche andere Herrschaftsnorm. Ja, so viel vom lieben Marius. Danke, Marius. Liebe Grüße nach Frankfurt. Und ein Song, der sich ganz ähnlich damit befasst, leider auf Spanisch. Alle, die Spanischen mächtig sind, sind da als stark im Vorteil, ist von einer Lieblingsband, vom Cuarteto de Nos, Pobre Papa. Pobre Papa, no le gusta trabajar. Armer Papa, ihm gefällt das Arbeiten nicht. Und Song ab. Das war schön. Jetzt geht's weiter mit einem freien Text von Nora. Mein Land geht auf die Straße, weil statt in uns in die Hotels eurer Nationalmannschaften investiert wird. Splendid Isolation, damit der Ball rollt, werden wir mit Knüppeln niedergeschlagen. Das bunte, temperamentvolle Klischee des brasilianischen Landes wird genutzt, um euch anzulocken, um euch eure störfreie Eigengruppenidentifikation zu versüßen. Arbeiten Wasserwerfer gegen uns. Künstliche Fußballpartys scheinen über die Baracken unserer Sozialstruktur hinweg. Mein Land geht auf die Straße, weil es euch egal ist. Weil es die Unterscheidung mein Land, dein Land gibt. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank. Weiter geht's mit sowas wie dem inoffiziellen Anti-WM-Song Deichkind. Ich habe eine Fahne.